Die Autoritären sind besonders verschlossen, lehnen Hedonismus eher ab, halten die Welt für bedrohlich, haben eher einen hohen Wert bei Gewissenhaftigkeit und bevorzugen daher Struktur und Hierarchien. Aber sie beschreiben sich überraschenderweise tendenziell als mitfühlend. Menschenfeinde hingegen sind deutlich weniger regelkonform, dafür eher hedonistisch. Sie fühlen sich anderen überlegen und haben kaum Mitgefühl. Daher lassen sich bei Adornos autoritärem Charakter zwei Typen unterscheiden. Zum einen der klassische Mitläufer, der unterwürfige autoritäre Typ, der regelkonform und angepasst ist, aber nicht unbedingt andere Gruppen abwertet. Zum anderen der dominante autoritäre Typ, bei dem sich beide Neigungen, Autoritarismus und Menschenfeindlichkeit, paaren. Dieser Menschenfeind ist kaltherzig und blickt auf andersartige Gruppen herab, beispielsweise auf Obdachlose, Ausländer oder Homosexuelle. Den wichtigen Unterschied macht hier das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit, speziell das Untermerkmal Warmherzigkeit. Wem neben Offenheit auch noch Warmherzigkeit fehlt, der neigt besonders zur dominanten Menschenfeindlichkeit. Wer einen niedrigen Wert bei Offenheit hat, legt Wert auf Sicherheit, Kontrolle und Stabilität. Menschen mit einem niedrigen Wert bei Verträglichkeit hingegen sind kompromisslos und zäh. Bei ihnen stehen Genuss und Egoismus im Vordergrund und sie fassen die Lebenswelt als einen Kampf um Macht und Dominanz auf. In Kombination gehen beide Merkmale, niedrige Offenheit und niedrige Verträglichkeit, eine unheilvolle Allianz ein, verkörpert durch den kompromisslosen, dominanten, unbarmherzigen Machtmenschen, kurz den Faschisten. Genau an diesen Typ hat Adorno gedacht, als er mit Kollegen seine Untersuchungen durchgeführt hat.